Rationalismus Begriff immer noch ein bisschen spezifizieren. Also der kam ja dann so zur Abgrenzung hier USA-Deutschland, New Deal, zwischen hier also Irrationalismus bei deutscher Seite, dann in der USA ja mehr so Rationalismus. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Sollen wir erstmal sammeln oder? Wir können noch kurz sammeln. Kein Problem. Wenn es jetzt noch eine Frage gibt, die vielleicht hier so eng dran liegt. Also die liegt nicht eng dran, aber es ist halt eher auch eine Verständnisfrage. Du hast vorhin diesen Dualismus zwischen Daten und schaffenden Kapital erwähnt. Könnte man das als ideologiegefährdendes Moment zeichnen, indem man sich sagen, rachendes Kapital eher als Kapitalstandort, was eher den Tauschwert an sich realisiert und schaffendes Kapital, was zusätzlich zum Tauschwert auch den Gebrauchswert realisiert. Und auch in dem Moment, wo sozusagen ja, eine rationale Verfolgung vermeintlich Schuldigen stattfindet, inwieweit es vielleicht als Ankämpfen gegen die Realität, um sozusagen die Ideologie herzustellen, geführt werden kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das verständlich war, das war vielleicht Kauderwelsch. Es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn du nochmal auf den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Zirkulation zu sprechen kommst, wie es eben auch in dem Aufsatz von Horkheim zu den Juden in Europa ausgeführt wird. Also ich denke, das ist hier noch eine Erkennung. Ja, also Abschaffung der Nation, kannst du da, das nochmal so genauer ausführen? Nicht so ganz verstanden, warum das sich zur Abschaffung der Nation geführt hat, der Nationalsozialismus. Mhm. Das sind so die Dinge mit permanenter Krise, das wurde dann ein bisschen an die Semitismus praktisch Juden als Erfolgreiche des Zirkulationsprozesses, die praktisch das Kapital an sich reißen, obwohl es halt immer noch Kapitalisten und Nationalsozialismus gibt, die das Gleiche machen, also praktisch ein bisschen dazu Stellung beziehen, eben als Hyperkapitalisten, die halt einfach bloß besseren Kapitalisten sind im Verwertungsprozess und dann noch, wie weit ist der Nationalsozialismus praktisch dann, hat es doch so ein bisschen revolutionäres Moment. Du hattest das ja selber so ausgeführt, dass Nationalsozialismus praktisch auf der einen Seite kapitalistische Zustände halt weiterführt, aber gleichzeitig mit ihnen auch bricht, zum Beispiel die Ersetzung des Kapitalprinzips, des federführenden Kapitalprinzips zum so praktisch Volksprinzip, Produktion für das Volk und dann auch zum Beispiel in der Auflösung praktisch dieses Familienverhältnis, das hin zum Volksverhältnis. Also wie weit da Nationalsozialismus praktisch dann ein bisschen näher ist. Vielen Dank erstmal für die Zusammenfassung vom wissenschaftlichen Bereich und der Kritik der Wissenschaft. Also danke an der Seite Ihrer Hervorhandlung. Gut, dass Sie dann von der Anfangsphase ein bisschen abgewiesen sind, da es schwer war, Ihnen zu folgen durch die Artikulation. Gute Kurve gekriegt. ja für mich jetzt eine Frage, und zwar in der Form, Sie haben eine Aussage gemacht, dass das gesamte Volk, zumindest kam das so rüber, nicht auf Netten gekriegt hat. Also das kam, also was Sie sich da gewünscht hätten und wie Sie dazu kommt, dass da nicht zu entdecken gekommen wurde, dass man das vielleicht nicht so relativieren kann. Gut, ich denke, wir haben jetzt erstmal genug Stoff, oder? Mhm. Wenn es Fragen sammeln, machen wir dann blockweise weiter. Gut, ja. Na gut, da geht es jetzt durch, die Fragen. Ich versuche mich mal wieder, wie so üblich bei mir, kurz zu fassen. Gut, was die, also die erste Frage, ich sage kurz die Fragen nochmal und dann versuche ich es zu beantworten. Die erste Frage bezog sich also auf die Problematik des Irrationalismus, vor allem halt so diese entgegengesetzte Krisenlösung, die es also einerseits in den USA gab und die es andererseits in Deutschland gab, und zwar also im Kontext der Weltwirtschaftskrise von 29 folgende. Und also zum Problem des Irrationalismus muss ich grundsätzlich anmerken, also damit es nicht in eine falsche Kehle jetzt gerät bei euch, also die klassisch liberale kapitalistische Gesellschaft, die ich also quasi unter erstens oder zweitens skizziert habe, die kann man als eine begreifen, die sich selbst als rational verstand. Also wir haben freie und gleiche Rechtssubjekte, wir haben freien und gleichen Warentausch, wir haben einerseits die, wir haben die Tatsache, dass die Individuen von sich selbst absehen und zu Staatsbürgern werden und dass das Ganze vermittelt passiert, also eine versachlichte Angelegenheit. Eine Invisible Hand hinter dem Rücken der Akteure, die also im Ganzen also Vernunft herstellt. So zumindest die Hoffnung der Liberalen. Und da lässt sich sagen, das ist eine Gesellschaft, die selbst dem Schein nach als rational begreift und die aber gleichzeitig, und das ist sozusagen der Nachweis von Marx, also trotz ihres rationalen Selbstverständnisses in sich, also schon der Liberale, der Privatkapitalismus in sich, also dieses irrationale Moment trägt. Also von daher, dass die Invisible Hand nämlich genau das nicht macht, was sich die liberalen Bürger erhoffen. Also die Invisible Hand sorgt letztendlich nicht für Vernunft, Glück und Freiheit, sondern sie könnte das nur, also sie hat sozusagen die Bedingung dafür geschaffen, unter der Bedingung, dass dieser Zusammenhang revolutionär aufgebrochen wird. Dann ließe sich die Vernunft verwirklichen. Und in dem Sinne war schon die rationale, liberale Gesellschaft nicht nur eine rationale, sondern hatte eben auch schon dieses irrationale Moment. Aber der entscheidende Unterschied, sie hatte von sich selbst einen rationalen Schein. Sie glaubte sich selbst als rational. Und der folgende organisierte Kapitalismus nahm genau diesen rationalen Schein zurück. Also schon da wurde die Gesellschaft eine in sich irrationale. Also man glaubte nicht mehr daran, dass sich durch die kapitalistische Vergesellschaftung hinter dem Rücken der Akteure Vernunft, Glück und Freiheit durchsetzen, sondern man glaubte, Ausbeutung und Herrschaft sind sozusagen in der Natur des Einzelnen verankert. Und man glaubt überhaupt nicht mehr, dass das Ganze zu Glück und Wohlstand für alle führt, sondern man nahm eben einfach den ausbeuterischen und herrschenden Status des Kapitalismus als gegeben hin und akzeptierte sozusagen die Gesellschaft als eine in sich selbst irrationale. Und damit muss man irgendwie umgehen, das muss man irgendwie handeln. Und das war die Aufgabe des Staates im organisierten Kapitalismus. Und da versuchte man sozusagen innerhalb dieses irrationalen Zusammenhangs, also versuchte man rational zu handeln, indem man also per Staat sozialtechnische, bürokratische, planende Maßnahmen durchsetzte. Also was da passiert, ist eine Verschiebung des Verhältnisses. Also der liberale Kapitalismus sozusagen an sich rational, aber eben durch Analyse als irrational erkennbar, und der organisierte Kapitalismus als ein in sich schon, also auch seinem Schein nach, auch seinem puren Selbstverständnis nach, schon durch und durch irrational, aber indem man so ein bisschen rational handeln und agieren kann. Und vor dem Hintergrund passierte also, vollzog sich die Krisenlösung 1929 folgende, einerseits in den USA und andererseits in Deutschland. Also wenn es von euch jetzt so verstanden wurde, dass ich der Meinung bin, also die USA seien sozusagen, die rationale Gesellschaft und Deutschland im Gegensatz dazu die irrationale Gesellschaft, dann muss ich das korrigieren. Also dieser in sich irrationale organisierte Kapitalismus ist sozusagen der gemeinsame Hintergrund sowohl der völkischen Ideologie, mit der in Deutschland die Krisenlösung fabriziert wurde, als auch der amerikanischen Krisenlösung im New Deal. Also, dass die Gesellschaft in sich nicht zur Vernunft tendiert und in sich irrational ist, das verbindet diese beiden Ansätze. Und wer also den theoretischen Hintergrund des New Deal also studiert, also die Theorie, die ökonomische Theorie von dem John Maynard Keynes, also der ist nicht der Auffassung, irgendwie Kapitalismus führt irgendwie zur Vernunft, zur Verwirklichung von Vernunft oder so, sondern er setzt also auch diese irrationalen Gesetze voraus und sagt halt, naja gut, da kann man irgendwie so ein bisschen handeln drin, also zum Beispiel eben mittels Staatsintervention, indem man den Leuten Geld gibt. Aber also vorausgesetzt ist eine irrationale Gesellschaft. Das verbindet diese beiden, also das ist nicht der Gegensatz, sondern das ist genau das Verbindende. Also das Unterscheidende ist die Art und Weise, wie man mit dem Irrationalismus umgeht. Also in der amerikanischen Variante versuchte man also in dem Irrationalismus in gewisser Weise rational zu handeln. Also das Prinzip durch Staatsintervention und defizitäre hier Defizitspending am Leben zu erhalten. Und während man in der deutschen Variante also den Irrationalismus eben also in die Vernichtungslogik zuspitzt. Und das ist also der grundsätzliche Unterschied. Und nicht, dass das eine rational wäre und das andere irrational, sondern also beide fußen auf einer gemeinsamen Entwicklungsphase des Kapitalismus, in der ja schon in die Irrationalität umgeschlagen ist, aber sie ziehen unterschiedliche Konsequenzen daraus. Also Staatsinterventionismus auf der einen Seite, Defizitspending, und auf der anderen Seite Volksgemeinschaft durch Vernichtung. So, das zur ersten Frage. Und dann ja die zweite, die bezog sich auf dieses Prinzip des Raffenden und des Schaffenden, aber ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, und ob man das Raffende, die Raffende das heißt, mit der Tauschwertorientierung verbinden kann und das Schaffende mit der Gebrauchswertorientierung. Und das verknüpft noch mit der Frage nach der Ideologie. Also, ich weiß nicht, ob ich das richtig beantworte. Ich formuliere mal was und wollen mal gucken, ob es irgendwie eine Antwort sein könnte. Also, sowohl den organisierten Kapitalismus als auch dann seine Zuspitzung im Nationalsozialismus auszeichnete, ist tatsächlich, dass sie nicht mehr wie der liberale Kapitalismus Tauschwert, also ihrem eigenen Verständnis nach, also ihrer eigenen Ideologie nach, betone ich, Tauschwert produzierend war. Beziehungsweise der Tauschwert ist ja in der voll entfalteten kapitalistischen Gesellschaft, also gibt es ja den klaren marxischen Begriff, also wonach sich, grundlegend formuliert, liberale kapitalistische Gesellschaft ist tauschwertorientiert, das heißt aber sozusagen im tatsächlich kapitalistischen Handeln, sie ist profitorientiert. Also Produktion passiert dort, wo sich das Kapital also die maßgeblichsten und einträglichsten Profite verspricht. Also da, wo der meiste, noch salopper ausgedrückt, der größte Gewinn rausspringt, dort wird produziert. Nicht, was Leute brauchen, sondern wo es eben gewinnen, wo halt irgendwie die Tasche knistert. Und in diesem Prinzip hat er aber der Nationalsozialismus dann tatsächlich gebrochen. Also da, und jetzt würde ich glaube ich auch eine Diskussion gerne dann auch so halten, also da passierte tatsächlich, also Prinzip nationalsozialistischer Ökonomie und gerade vor dem Hintergrund dieser Entgegensetzung von raffendem und schaffendem Kapital basiert tatsächlich darauf, dass unter Bedürfnisse willen produziert werden soll. Also der Nationalsozialismus beansprucht für sich eine Produktion, nicht um des Tauschwerts willen und nicht um des Profits willen zu realisieren, sondern tatsächlich um der Bedürfnisse willen. Und das zu sagen, also dahingehend das Entsetzliche an der Angelegenheit, also weil diese Bedürfnisse sind natürlich nicht, dass alle Leute satt und gesund und zufrieden sein sollen, sondern die Bedürfnisse, aufgrund derer produziert wird, kann eben auch sozusagen also das Bedürfnis sein, die Welt mit einem irrsinnigen Vernichtungsfeldzug zu überziehen. Aber eben in dieser barbarischen Form, also tatsächlich eine gebrauchswertorientierte Produktion, also eine Produktion für Krieg und Vernichtung. Ja, und das, und da war die sozusagen diese Entgegensetzung von raffendem und schaffendem Kapital dann die flankierende Ideologie, also die darüber versuchte, also Gemeinschaft herzustellen. Also wir sind die Deutschen, die in dieser Gemeinschaft verschmolzen sind und wir produzieren um des Produzierens willen und nicht mehr wie die bösen Amerikaner und Engländer um des Profits willen. Und wir gemeinsam packen wir an und arbeiten, wir stellen das Konkrete in den Mittelpunkt, das Konkrete, das Schaffende, das Hervorbringende und grenzen uns nach innen aus, wir führen diesen Krieg nach innen und den Krieg nach außen. Also nach außen, wir zerschlagen den jüdischen Bolschewismus und das ebenfalls jüdische angelsächsische System und nach innen hin, wir rotten diesen Feind im Inneren aus und stellen darüber Gemeinschaft her, dass wir diesen inneren Feind umbringen. Könnte ich da mal kurz die Frage stellen? Also mir wäre vor allen Dingen wichtig, da nochmal auch zu Ihnen zu fragen, inwieweit sozusagen dieser konstruierte Dualismus vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise eine Rettung der liberalen Ideologie an sich ist. Also dass sozusagen an sich für Gebrauchsgegenstände produziert wird, wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß es nicht wirklich, aber sozusagen sich mehr und mehr sozusagen irgendwas durchgesetzt hat, was eben nicht mehr darauf abzielt, irgendwie für irgendwelche Menschen zu produzieren, sondern eigentlich nur noch für sich selbst. Also, ja, ich meine damit halt die ganzen neurechten, antikapitalistischen Kapitäle, die dann darauf abzielen, zu sagen, der Zins ist schuld, an sich gibt es ja auch die, das gute, freie Wirtschaften, was an sich ja nicht schlecht ist. Also inwieweit es auch Ideologie-Rettung ist. Es gibt ja von Adorno dieses schöne Zitat, Hitler, wie hat wie kein anderer den Liberalismus verstanden. Ja, genau. Also vor dem Hintergrund kann man eben sagen, es ist sowohl Bruch als auch Konsequenz. Also es bricht mit diesem Prinzip oder es setzt dieses Prinzip fort, indem es damit bricht. Also verschwurbelt, da kann ich es gerade nicht ausdrücken. Ja, ach, dann gab es die Frage bezüglich des Antisemitismus. Und der Zirkulationssphäre teile ich weitgehend die Argumentation, wie sie da auch von dem Horkheimer entfaltet wird, in diesem Aufsatz, die Juden und Europa. Also das ist ja so ein grundlegender Wesenszug des Nationalsozialismus, dass er diese Vermittlungsinstanzen, dass er die Harmonie und die gesellschaftliche Geschlossenheit darüber herstellen will, dass er die tatsächlich sichtbaren Vermittlungsinstanzen schleift. Also die einerseits den freien und gleichen Rechtsverkehr, also wie das eben von dem Neumann herausgearbeitet ist, ne? Einerseits wird der freie und gleiche Rechtsverkehr geschliffen und andererseits wird die Ökonomie halt unter die Kandare sozusagen des Zugriffs von oben gestellt. Und vor dem Hintergrund wurde also dieser ganze Vermittlungszusammenhang, der also die bürgerlich-kapitalistische, die liberal-kapitalistische Gesellschaft auszeichnete, also tatsächlich zum Todfeind erklärt und als solches auch also mit den Juden identifiziert. Und ja, und von daher, also, die, also das, der, der Kampf gegen diese Vermittlung geschah halt in Form sozusagen des antisemitischen Krieges gegen die Juden. Wobei, also ich denke, sozusagen diese These, dass die Juden für die Zirkulationssphäre stehen, also da halte ich es dann schon noch, also in der Erweiterung dann auch mit dem Aufsatz von den Moshe Postoren über Nationalsozialismus und Antisemitismus, der also insofern meines Erachtens darüber hinausgeht, dass die Juden schon auch noch für mehr stehen als nur für die Zirkulationssphäre, sondern die werden sozusagen mit diesen zerstörerischen und destruktiven Seiten, die der kapitalistischen Produktionsweise aufgrund also ihrer immanenten Dynamik innewohnen, also es ist ein Prozess, der immer auch für die in ihnen Lebenden, also das ist also ein selbstdestruktiver Prozess ist, ne? Also der sich selbst notwendig zerstören muss. Also dass die Juden eben mit dieser selbstzerstörerischen Tendenz des Kapitalismus in Verbindung gebracht werden. Und also insofern würde ich sagen, ist halt darüber hinaus zu gehen, über diese reine Analogie von Juden und Zirkulationssphäre, hin dazu, die Juden stehen tatsächlich für diese zerstörerische Wucht dieser Gesellschaft. Und man versucht dann diese Gesellschaft, man versucht eine, also die kapitalistische Gesellschaft versucht man im Nationalsozialismus sozusagen sich also also aus dem Blickpunkt der sozusagen dieser Volksgemeinschaft aus betrachtet, also ihre Gesetze unter den Nagel zu reißen. Also einerseits, indem man die umbringt, die angeblich für die Krisen stehen, für die Destruktivität stehen, und dann gleichzeitig aber auch immer sozusagen die insgeheime Vermutung, wer Krisen auslösen kann, was den Juden unterstellt wurde, der muss auch in der Lage sein zu verhindern, diese Krisen. Also sie müssen irgendein geheimes Wissen haben, was sie aber natürlich nicht preisgeben. Und dieses Wissen sozusagen, diese Tendenz, sich dieses Wissen um die Krise, das ist Geheimnis, sozusagen also dieser Massenmord von Auschwitz als eine Aneignung des Geheimnisses von Vergesellschaftung zu fassen. Also man will tatsächlich eine Gesellschaft, die auf Ausbeutung und Herrschaft beruht und die nicht mehr krisenhaft funktioniert. Also man will einen irrationalen Zusammenhang sozusagen sich komplett in die eigene Verfügungsgewalt bringen. Und also und da ist der Antisemitismus halt sozusagen das entscheidende ideologische Moment. So, und jetzt, also wobei eben nicht nur ideologisches Moment, sondern tatsächlich gesellschaftsstiftend. Also man bildet die Gesellschaft im Nationalsozialismus darüber, also dass man sich also gegen die Gegenrasse formierte. Also durchaus auch gesellschaftsstiftend, also mehr als pure Ideologie. Also tatsächlich würde ich sagen, im marxischen Sinne eine Fetischform auch. Also ein unmittelbar gesellschaftliches Prinzip. Also man könnte sagen, im vorherigen Kapitalismus war der Antisemitismus, also mit allen Einschränkungen, die man da machen muss, also durchaus sagen, eine ideologische Konsequenz dieser Form von Vergesellschaftung. Bringt halt Krisen hervor und das beunruhigt die Leute in irgendeiner Weise und dann suchen sie sich Sündenböcke, bei aller Kritik an Sündenbocktheorien und so weiter, das kenne ich alles, aber irgendwie doch, aber eben doch so, es resultiert irgendwie dann doch noch daraus. Und das, genau das gilt im Nationalsozialismus nicht mehr. Also da gibt es nicht mehr, da komme ich schon wieder mit Horkheimer. Also im Nationalsozialismus ist die Gesellschaft, ist der Antisemitismus nicht mehr aus der Gesellschaft zu erklären, sondern genau andersrum. Die Gesellschaft ist aus dem Antisemitismus zu erklären. So, jetzt, also was jetzt schließlich nun noch die Abschaffung der Nation betrifft. Also, ich hatte ja diese These aufgestellt, dass diese klassische liberale Nation im Nationalsozialismus es da einen grundlegenden Bruch gab. Und den gab es eigentlich schon eher, also den gab es schon mit der Auflösung des Liberalismus im 19. Jahrhundert, also mit der Durchsetzung des organisierten Kapitalismus, nämlich im Übergang zu völkischen und rassistischen Vorstellungen, die Nation war im liberalen Zusammenhang ein künstliches Gebilde, also etwas, was Menschen irgendwie eingehen. So in Frankreich, die Bürger haben Revolution gemacht, haben den Adel gestürzt und den König geköpft und haben dann sozusagen gesagt, so jetzt machen wir was grundlegend Neues. Also wir bilden jetzt die große Nation und dazu gehört, wer sich dazu bekennt und gemeinsam bauen wir jetzt die neue bürgerliche Welt auf. Also da war kein Abstammungsgedanke drin, sondern es war also das wirkliche Bekenntnis, das Bekenntnis zum Prinzip einerseits des Werts und andererseits des Volonté générale. Und sagen, das als Nation, also mit dem Anspruch, also wir machen da was Vernünftiges. Und dieser Gedanke, der bröckelte schon im organisierten Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, indem also dieses Prinzip indem das naturalisiert wurde und sagen, in die Biologie, in die Rasse, in die Sprache des einzelnen Individuums verlegt wurde. Und da kann man schon in dem klassischen Sinne nicht mehr von Nation sprechen, dem Punkt tritt also der Nationalismus als Ideologie auf. Also der Nationalismus hat auch überhaupt nicht, also wenn man mit einem Nationalisten redet, da wird man nicht hören, wir schaffen uns eine vernünftige bürgerliche Welt, dann wird man etwas ganz anderes hören. Also da wird immer von Blut, von Rasse und heute eben von Kultur geredet. Also insofern ist sozusagen drückt schon der Nationalismus den Übergang, also von der Nation zum Volk aus. Und das letztlich dann also in der nationalsozialistischen Vergesellschaftung dann fort. Also die haben dann tatsächlich also das Entscheidende ist da tatsächlich nicht die Nation, sondern eben wirklich das Volk, beziehungsweise die Volksgemeinschaft. Und gegen den Begriff der Nation, ich habe keine Zitate, eigentlich kann man das, theoretisch könnte man das auch belegen, wenn ich es könnte, aber die haben also gegen den Begriff der Nation, also zahlreiche Vorbehalte selbst auch formuliert und haben halt selbst so gesagt, dass die Deutschen eben so eher verbunden werden sollen eben durch dieses völkische Prinzip. Also es ist also ein Übergang, also während die Nation eher sozusagen das rationale Gebilde ist, also ist ja sozusagen das Volk und damit verbunden dann also die nationalistische Ideologie, sondern das Bekenntnis zu einem angeblich im Einzelnen wohnenden Volks-, Rassen- und Kulturgedankens. Und aber das steht trotzdem, also dazwischen steht ein fundamentaler Bruch, aber gleichzeitig eben auch eine Kontinuität, weil die liberal gedachte Nation war ja eben real nicht so vernünftig, wie sie sich selbst fabulierte, sondern die war eben in sich selbst eben auch widersprüchlich oder ganz zentral widersprüchlich, weil aufgrund eben einerseits der immanenten Krisentendenz und andererseits aufgrund dessen, dass so das große Teil der Bevölkerung da gar nicht dazugehörten, also Ausbeutung und Herrschaft ausgesetzt waren, eben auch fortbestehender patriarchaler Unterwerfung, also diese Momente bestanden ja fort in dieser Nation, also die sich selbst, also dieser, das Rationale war eben nur ein Schein. Und dahinter verbarg sich eben eine irrationale Widersprüchlichkeit und die brach dann durch und unterhöhlte dieses Prinzip dann quasi von innen. Und das fand dann im Nationalsozialismus, in dieser mörderischen Gemeinschaft, die sich darüber zusammenschweißt, dass sie nach innen außen Massenmord verbreitet, seine Zuspitzung eben vermittelt gerade durch diesen Bruch. So, jetzt gab es dann noch die Frage langsam habe ich es nicht mehr im Kopf, permanente Krise, Juden als erfolgreiche steht hier bei mir. Das ja. würde ich auch ja. schon ein bisschen korrelieren mit dem schon gesagt, ja. fand ich mit dem Geheimnis. Ach ja, genau. Ja, man macht die Krise zum gesellschaftsstiftenden Prinzip. Also das ist sozusagen so, das ist Kernmoment. Also das Kernmoment dieser permanenten Krise. Und in dieser permanenten Krise gibt es einen permanenten Krieg gegen die Juden und darüber stellt man Gesellschaftlichkeit her im Nationalsozialismus. Ja, dann gab es die Frage, auch von dir glaube ich, nach dem revolutionären Moment im Nationalsozialismus. Also ja, kommt nur darauf an, wie man Revolution begreift. Also wenn man Revolution jetzt sozusagen als die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise versteht, ist es natürlich das absolute Gegenteil von revolutionär. Aber andererseits, also wenn man Revolution immanent versteht, also als Umsturz, würde ich sagen, hat es durchaus, also auch revolutionäre Züge in dem Sinne, dass also der Nationalsozialismus tatsächlich also eine Umstürzung des gesamten kapitalistischen gesellschaftlichen Zusammenhangs anstrebte. Also eben tatsächlich diese Prinzipien umkehren wollte, also jetzt in der Produktion fürs Volk beispielsweise anstrebte, weil dann eben sozusagen das bestimmt wurde, was das Volk will. Also das Volk ist dann eben die zusammengeschweißte Mördergemeinschaft und die Produktion erfolgt halt dafür, dass diese zusammengeschweißte Mördergemeinschaft sozusagen ihrem mörderischen Interesse nachgehen kann. Also das ist dann sozusagen das Bedürfnis. Ja, die letzte Frage. Ich habe ohne Frage, ja? Vielleicht passt ja. Du hier an die Stelle noch ja. Rein, bevor wir, wie hätte das auf den Deckel bekommen, ja, das hab richtig ich aussehen verstanden. Müssen. Ja. Du hast ja jemanden angeführt, der das als Harmonie bezeichnet hat. Ne? Ich weiß nicht, ob das Pollock, der sozusagen diese Verhältnisse als harmonische beschrieben hat. Aber andererseits, wenn man sich anschaut, dass ja dort auch die Arbeiterklasse zerschlagen worden ist, dass eben sozusagen mit Leib und Seele sozusagen dem Prinzip noch viel stärker unterworfen worden ist mit Terror und Gewalt, könnte man ja auch sagen, das ist eine enorme Zuspitzung eigentlich von Widersprüchen und auch von Klassenkampf, der aber natürlich dann letztlich einzeln in den Individuen dann ausgetragen werden muss und nicht mehr gesamtgesellschaftlich. Mhm. Also Harmonie erscheint mir dazu als eine sehr, das erinnert so an neuere Publikationen, die das so als Wohlfühlgesellschaft Nationalsozialismus begreifen. Und das ist es ja für einen Großteil der organisierten Arbeiterschaft ja einfach schlicht nicht gewesen. Gar kein Fall. Politisch umgehen, sagst du? Also meine Frage eben wäre nochmal nach der Ebene, auf der die Harmonie dort angesiedelt war, also auf was die sich bezog. Wäre es in dem Fall eine gewaltförmig hergestellte Harmonie? Also die Harmonie einer durch Massenmord hergestellten identischen Gemeinschaft. Also das wäre jetzt sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Betrachtungsweise. Wie erschien Deutschland sich selbst, wie sollte es erscheinen und wie erschien es nach außen? Naja. Das wäre eine sehr gute These. Naja, also was schon zentral, also was wichtig ist, ist also dieser, was ich im Zuge mit dem Hans Lange Hans angesprochen hatte, ne? Also das, also von da würde ich nichts, also es ist, naja, das ist halt das Schwierige, dass sozusagen beides ist. Also es ist sowohl die äußerste Zuspitzung des Klassenkampfes von oben, also nimmt die Arbeiterklasse tatsächlich mit Gewalt, sozusagen also organisch, also als sozusagen variabler Kapitalbestandteil über entsprechende bürokratische Organisationen diesem Staatswesen einverleibt wird. Und ja, darüber wird dann aber schon also eine Art Harmonie dann auch hergestellt. Also dadurch, dass sie dann eben wirklich sozusagen dazugehören sollen, aber dass eben, da sie aber eben gemeinsam an diese Vernichtungsideologie glauben, also zumindest die sogenannten deutschen Volksgenossen tun das. Also darüber gibt es dann eben tatsächlich auch diesen, also real dann diesen gemeinschaftsstiftenden Zusammenhang, der wiederum auch nur durch permanente Gewalt und permanenten Terror existiert. Also die müssen existieren, damit es diese Harmonie gibt. Also ich glaube, also in diesem Harmoniebegriff kann man nur hantieren, wenn man sich nicht eine tatsächliche, eine Wohlfühlharmonie vorstellt, sondern also eine, also in der die tatsächlich eine eben mit Gewalt und Terror hergestellte, in der sondern dieser innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise angelegte sprengende Widerspruch mit Gewalt zusammengeschweißt wird, unter dem Banner dieser verbindenden Ideologie. Also hat was, was sich absolut widerspricht, was überhaupt nicht zusammen kann quasi. Also nämlich diese innere kapitalistische Dynamik und Krisentendenz. Und die wird, also genau diese Tendenz, wird vermittelt über den Antisemitismus zum gesellschaftsstiftenden Moment. Also der Widerspruch als Harmonieprinzip, ausgetragen am permanenten Krieg gegen die Juden. Gut, vielleicht die letzte Frage, willst du da noch was sagen? Wie aus deiner Sicht eine Bestrafung hätte ausgesehen, oder? Weil das kam für uns noch. Mhm. Also ich denke, eine Sache wurde ja vorhin schon angesprochen, jetzt, um da rauszukommen. Zu können. Eine Bestrafung sieht natürlich nicht aus wie ein Wirtschaftswunder. Eine Bestrafung sieht unter Umständen auch nicht aus, dass man den Staat in direkter Nachfolge weiter existieren lässt. Die Frage wäre ja, auf was du dort hinaus siehst, also ob man dort größere Brutalität oder... Das war keine Frage, sondern es gab die Aussage, es gab nicht genug auf dem Deckel. Das bedeutet, ihm wird wohl die Strafe, die wohl geleistet wurde und noch wird, zu wenig sein. Naja, angesichts des Verbrechens, wenn ich daran, also ich spreche jetzt mal in der ersten Person Singular, um niemanden anzugreifen, also wenn ich an einem Massenmord beteiligt bin und danach nicht mal eine Strafe dafür kriege, weil ich vielleicht zufällig kein großer NSDAP-Bonze war, sondern einfach nur ein kleiner Mitläufer, wenn ich dafür einfach, ich war halt am Massenmord beteiligt, okay, und dann passiert aber nichts weiter, also dann kann man schon sagen, dass die Strafe nicht so groß ausfällt. Das ist vielleicht auch ganz kurz noch ein Diskussionsthema für nächste Woche, wo es konkret um Entnazifizierung gehen soll, um BRD, um Kontinuitäten oder Brüche nach dem Nationalsozialismus. Also nur so, das hat nichts damit zu tun. Ich meine, die noch bessere Variante wäre natürlich gewesen, das Ganze wäre ohne Strafe gegangen und die Leute hätten von sich aus damit gebrochen. Also hätten sagen, also hätte ja so ein, also theoretisch so einen revolutionären Aufbruch in dem Sinne geben können, dass alle tatsächlich selbstkritisch darauf reflektieren, verdammte Scheiße, was haben wir gemacht, woran waren wir beteiligt, und damit muss Schluss sein. Und zwar nicht Schluss mit dem Erinnern daran, was die heutige Schlussstrichdebatte sagt, sondern wir müssen mit der Gesellschaft, die so etwas hervorgebracht hat, grundsätzlich brechen. Das wäre sozusagen die beste Variante gewesen. Ne? Aber das passierte nicht. Also das passierte schon gar nicht. Und was aber auch nicht passierte, dass also wenigstens die Leute von außen, die ja nun die Besatzungsmächte waren, und also die Alliierten nämlich, die haben halt dann eben auch so, also versucht, wieder deutsche Staaten aufzubauen und irgendwie mit denen dann zu handeln. Also, und da würde ich dann schon eine scharfe Kritik auch formulieren, also sowohl an der Sowjetunion als auch also an den drei westlichen Alliierten. Also da wäre schon einiges anders gegangen. Also eine komplette Umerziehung. Das gesamte System revolutionieren. In welche Richtung? Sie haben gesagt, es hätte eine Bestrafung geben sollen, man hätte das System halt abschaffen sollen, aber in welche Richtung sollte das dann gehen? Ich verstehe überhaupt nicht, in welche Richtung Sie jetzt tendieren, wo Sie sagen, man hätte die bestrafen sollen, indem man das gesamte System halt unterbindet. Aber in was für eine Richtung? Also, mir fehlt ja der gesamte Ansatz. Sie wollen bestrafen? Wollen eine gesamte Nation, wo Sie sagen, die gesamte Nation ist der Straftäter, was ich mal ein bisschen einklammern würde, wollen Sie bestrafen in der Form, dass Sie das gesamte System umwälzen und nicht in der Form weiter bestehen lassen. In der Form besteht es auch nicht, oder besser gesagt, ist es auch nicht weiter bestanden, oder hat es nicht weiter bestanden. Aber ich verstehe jetzt nicht, wo Sie den Ansatz sehen, dass man das gesamte System umwälzen sollte. Also die Frage ist jetzt, ob das eine realpolitische Forderung gewesen sein kann zu der damaligen Zeit oder jetzt nur zur Reflexion im Nachhinein. Ja, es ging ja darum, die Bestrafung ist nicht ausreichend, die Bestrafung Bestrafung hätte anders ausfallen sollen. Dass er gesagt hat, es gab keine Bestrafung, was ich mal in Frage stelle, weil die wirtschaftlichen Aspekte, die hier eine Rolle spielen, die bis zur heutigen Zeit immer noch anhalten, also von der wirtschaftlichen Seite her, uns belasten als deutschen Staat und den, was wir immer noch als Reparationszahlungen zu zahlen haben, als Schulden in der Form und als andere Sachverhalt, wie soll das vonstatten gehen, wenn Sie sagen, man hätte das System ändern sollen. Naja, Moment mal, was sind denn Reparationszahlungen also für Massenmord? Also ich bringe jemanden um, und zwar, also machen wir es mal individuell, ich bringe einen Menschen um, einfach mal so, und dann zahle ich eine Reparationsleistung. Also auf Mord steht ja vielleicht was anderes als eine Reparationszahlung, also, sondern mindestens 25 Jahre Haft. Ich denke auch, dass sein Ansatz hier immer ist, der natürlich auch schon aus Sicht eines Nachfolgers dieser Generation dort guckt und du natürlich jetzt irgendwie siehst, dass dein Staat hier gegängelt wird, aber was ja eingefordert worden ist, denke ich von Martin zu Recht, ist ja, dass da eine Reflexion darüber stattfindet, welche gesellschaftlichen Ursachen das hatte. Und kamen ja zum Schluss die drei Punkte und der dritte Punkt war ja der, dass es sich sozusagen nicht notwendig, aber eben aus dieser bürgerlichen Gesellschaft heraus, egal aus welcher Form man die nimmt, dass man dort eine Entwicklung durchzeichnen kann. Und über diese Entwicklung, die in so einem Massenmord geendet hat, darüber hat keine Reflexion stattgefunden. Und da ist es letztlich erstmal egal, glaube ich, ob wir hier nach Deutschland gucken oder ob wir in andere Länder gucken. Mhm. Ja. Also worauf ich hinaus wollte, ist weniger jetzt positiv zu formulieren, wie hätten strafrechtliche Konsequenzen aussehen können, sondern also worauf ich abgehoben habe, ist sozusagen das Lernen, also das Lernen aus der Geschichte, also aber jetzt eben sozusagen im negativen Sinne, also dass sozusagen andere daraus lernen werden, dass die Konsequenzen vermutlich nicht allzu groß werden sein, also dass man sowas machen darf. Man darf einfach mal einen Massenmord vollbringen. Dass es gar nicht mehr dahin führen kann, letztendlich. Also die Verbindlichkeit war das, die ganzen Sachen, die halt da aufgeführt wurden. Das ist ja quasi das Verhängnis, was halt nicht geschehen ist. Und wo es natürlich hier auf jeden Fall also in diesen geografischen Regionen absolute Notwendigkeit hätte bestehen müssen, das zu reflektieren und daraufhin Gesellschaft neu zu organisieren oder entsprechende Revolutionen und halt eben die kapitalistischen Zusammenhänge halt zu brechen. Das ist ja die Kritik daran, was an dem, was nicht passiert ist. Was nicht nur in Deutschland, sondern weltweit nicht geschieht. Ja, aber in Deutschland ist halt dieses Ereignis eingetreten, darum denke ich mal, ist ja dann die Forderung ganz klar zu sagen, die müssen sich beschäftigen. Es geht jetzt nicht mehr zurück, man kann nicht wieder danach das machen, was man vorher gemacht hat. Also es ist die absolute Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, wie können wir es gewährleisten, dass es nicht mehr passiert. Interessant in diesem Kontext übrigens, die also ja heute auch sehr wieder virulent diese Schlussstrichdebatte, ne? Also es ist ja immer wieder also von Deutschen gesagt wurde, es muss doch mit der Vergangenheitsbewältigung irgendwann mal vorbei sein. Also was an dieser Debatte besonders interessant ist, ist ihre Geschichte, nämlich wann es zum ersten Mal gesagt wurde, nämlich 1945 schon. Also was soll sagen, die böse Gewissheit wachruft, das ist eben niemals wirklich also zu einer Auseinandersetzung mit diesem Massenmord gekommen ist. Also von Anfang an war immer die Tendenz, ja, das ist aber doch jetzt vorbei. Und jetzt müssen wir wieder anpacken. Jetzt haben wir mit unserer Vergangenheit irgendwie, das ist jetzt vorbei, müssen wir jetzt aber auch mal Geschichte sein lassen. Also das sind Aussagen, die schon die Jahre 1945 und 1946 kannte. Und das war mal ein bisschen gebrochen in den 60er, 70er Jahren, also im Kontext von 68. wo er dann halt irgendwie darauf reflektierte, meine Güte, da war mal was. Und ja, was dann aber sozusagen, also spätestens mit dem Jahr 1989, also dann in radikaler Form dann wieder zurückgenommen wurde. Also es hat niemals wirklich eine kritisch selbstreflexive Auseinandersetzung mit diesem Verbrechen gegeben. Und das ist halt eben vor dem Hintergrund so entsetzlich, weil, also gut, einerseits ist es moralisch schlimm, dass, dieses Verbrechen begangen wurde und die Täter mehrheitlich nicht reuig sind, also kann man es sozusagen individuell moralisch schlimm finden, aber sozusagen auch gesellschaftlich entsetzlich, weil also die waren ja tatsächlich formiert zu dieser Gemeinschaft. Also, das waren die ja wirklich. Und damit passierte kein Bruch. Und damit, wenn es den Bruch nicht gab, lebt die ganze Angelegenheit fort. Thematik Gesellschaft, dann würden Sie aber das trotzdem gleichsetzen, dass die gesamte Gesellschaft, solches Volk in der Form, wie Sie das für uns formuliert haben, dass halt gemeinschaftlich oder Mördergemeinschaft, den Begriff benutzen Sie bis heute, also sehr oft, und das bedeutet, dass das gesamte Volk davon überzeugt war, als Mörder aktiv zu sein. Und das bezweifle ich aber immens, dass das gesamte Volk davon bewusst war. Sie bezeichnen, also Sie sagen nur Mördergesellschaft. Naja, das war ein unwissendes Wissen. Also, im Einzelnen wollte man vielleicht wirklich nicht wissen, was ein Vernichtungslager ist. Das mag schon sein, das ist eine unfeine Sache. Und nicht wissen können, nicht wissen wollen. Ich bin noch einen Gedanken zu formulieren. Hier hinten ist noch eine Wortmeldung dazu. Ein Beispiel aus meiner eigenen Familienbiografie bringen. Darf ich das? Darf ich mal rumindividualisieren? Das ist natürlich, kann man natürlich nicht verallgemeinern. Ein Gespräch mit meiner Großmutter, also die hat auf ihrem Dorf, wo sie da lebte, im sogenannten Niederschlesien, an der Oder, in Ransdorf, also die hat sich da mit Leuten unterhalten und das im Nachhinein stellt, ja, sie traf Leute da auf dem Dorfplatz und das stellte sich im Nachhinein raus, dass das Juden waren. Und was sie aber gar nicht wusste. Und sie erzählte mir, dass diese Situation immer mit ungeheurem Schrecken. Ich habe da mit Juden geredet. Und wenn das jemand erfahren hätte, was wäre denn da mit mir passiert? Also sie hatte sozusagen um sich Angst, weil sie auch nur mit denen geredet hat. Da glaubte sie schon, selber dran zu kommen. Also eine absolut unpolitische Person, wie man sie sich nur vorstellen kann. Also auf einmal eine panische Angst, einfach nur, weil sie mit denen geredet hat. Also, was ist dann erst mit denen sie geredet hat? Sie würde vielleicht auch sagen, sie hat es nicht gewusst. Also, nee, hat sie sogar also gesagt. Sie hat ja gewusst, dass es falsch ist. Ja, ja. Ja, aber also sie ich glaube, der Antisemitismus ja, war durch und durch da und auch bewusst. Die Ausrottung der Juden war ja nun kein Geheimnis. Es ist ja noch nicht so, dass es ja unter dem rechten Mantel irgendwo gemacht wurde. Ne? Also das, da geht man davon aus, von der damaligen Zeit. Geht man von der damaligen Zeit. Ja, da braucht man sich das um die Reden anzuhören. Also jeder, der also kann anders mal reden will. Reden aus der Region der Herd, Gefangenenlager in der Gegend, wo die Gefangenen in diesem Lager in Erdkübeln gewohnt haben, weil da nichts an Struktur da war und dann sonntags die Familie rausgefahren sind, um den Untermenschen anzuschauen. Das war ein Ausflugsziel und wirklich auch die Vernichtung von Menschen als ein Familienausflugsziel irgendwie wahrgenommen hat, um sich das anzuschauen. Also, und von dem Hintergrund, dass fast mehrere Millionen Menschen einfach, die ja in der Gesellschaft gelebt haben, verschwunden sind, das war ja nicht nur Juden, das waren ja auch irgendwie sogenannte asoziale, schwule, homosexuelle, besser gesagt, Roma und Sinti, es sind ja mehrere Millionen Menschen einfach auch verschwunden. Und da denke ich mir, hätte sich jeder auch mal die Frage stellen müssen, was passiert eigentlich mit denen? Und ich denke mal, diese Antwort hätte man auch leicht kriegen können, wenn man das gewollt hätte. Und ich denke mal, viele haben es vielleicht nicht gewollt, weil sie es ahnen konnten. Aber dass man sich nicht, weil man nicht informiert wurde von oben, vom Staat aus, dass das damit geschieht, ich denke mal, das war doch sehr offensichtlich. Was sollte man denn sonst verstehen unter der Entmündung der Jugendfrage? Was würdest du da jetzt interpretieren, dass sie alle ins Paradies geschafft werden, aus Australien und dort leben? Oder was? Also nur weil die Zahlen, nur weil die Zahlen. Ja, aber das wurde doch gesagt. Wenn du nichts gegen Massenmord getan hast, machst du zum Tod. In dem Moment, wenn du heute nicht wählst, wie viele Leute gehen nicht wählen, machst du dich mitverantwortlich. Das hat doch nicht gesagt. Nein, wir reden hier von nicht. Wir sollten jetzt auch nicht, vielleicht ist ja vom Thema jetzt hier abkommen. Ne? Es geht darum, in die Art und Weise, alle sind schuldig. Ich bezweifle, dass, ja gut, sie haben weggehört, oder sie wollen es nicht wahrhaben. Das bedeutet aber nicht, dass alle Mörder sind. Ich bezweifle es, dass ihr alle darstellen könnt als Mörder. Alle wurde ja nicht behauptet, kam ja gerade auf die Äußerung, es sind mehrere Millionen verschwunden. Also es ist natürlich nicht so, dass man das jetzt irgendwie empirisch zu 100% dort irgendwie, dass so eine Aussage zu machen ist. Also hier wurde ja auf einer analytischen Ebene die Gesellschaft betrachtet und die ist den Weg ja mitgegangen, weil ansonsten gibt es Revolten. Das gab es eben in dem Sinne nicht. Alle die Revolten angezettelt haben, sind aber ja, und alle anderen, die halt erschossen haben oder halt zugestimmt haben, dass sie erschossen werden, haben halt nicht revoltiert. Und damit haben sie zugestimmt. Ich würde den damit, dazu gibt es vielleicht auch noch einen guten Aufsatz von Joachim Bohn, den man herausgestellt hat, weshalb Hitler-Attentäter, vielleicht auch Millionist gerade, also dass Menschen, die durchaus bewusst Widerstand geleistet haben, gegen den Nationalsozialismus gleichzeitig mit deutscher Ideologie gebrochen haben. Und damit nimmt sich von dieser Schuld befreien, indem die sich dieser Vernichtungsgemeinschaft sozusagen entgegengestellt haben. Ich würde aber das Thema jetzt mal, also wir kennen das jetzt nicht. Um die Eindimensionalität der Gesellschaft nochmal kurz darzustellen, Hitler hat 34 oder 35, Anfang des Jahres, ich weiß jetzt nicht, ob es 34 oder 35 war, selbst den Plan gefasst, die Konzentrationslager wieder aufzulösen, einfach weil es keine Opposition mehr innerhalb Deutschlands gab. Und das Konzentrationslagersystem wurde dann bloß nochmal ausgeweitet, weil man dann sich eben schon auf den Krieg vorbereitet hat. Also so ist da die deutsche Gesellschaft 35 Jahre. Ich würde mal noch eine Frage stellen, die ein bisschen einen Ausblick in die heutige Zeit hat, weil eine Frage, also das, aber ansonsten, wenn jetzt noch eine Frage kommt, also ich denke, den Punkt, den können wir jetzt zwar uns immer wieder gegenseitig vorerzählen, aber das bringt jetzt erstmal nichts weiter. Gibt es noch Fragen? Ansonsten hätte ich hier. Ja, ich hätte gerade noch zu fragen, so inwieweit siehst du vielleicht Parallelen gerade von diesen geschützten Panzer zwischen halt diesem Abbau von Gegensätzen zwischen Kapital und Arbeit, wie man das halt heute im Prinzip ja auch macht. Also dieses halt, man kennt es ja in Deutschland ganz toll, wir müssen jetzt alle ein bisschen zurückhalten und üben, also unser Export, unser toller Exporterfolg basiert ja seit Jahren auf dieser Grundlage und jetzt in der Krise wurde es ja noch deutlicher so. Und halt auch gerade dieses länderübergreifende, also es ist ja nicht mehr nur in Deutschland, wo man halt dieses predigt. Ich glaube, in England oder Amerika ist das ja nichts anderes. Also auch wenn man dort Demonstrationen sieht oder so, dann geht es halt die amerikanische Arbeit oder die britische Arbeit, wo halt auch letztens erst mit diesen rassistischen Sachen begründet. Und ja, also ist es vielleicht schon übergeschwappt, hat man davon schon gelernt, diese Frage an sich jetzt, weil, also kann man das so einfach fassen, siehst du darin halt diesen, genau das, was Lager Hans im Prinzip lange Hans hier. In die gleiche Richtung geht meine Frage, also wie die Verhältnisse heute nach dem NS zu kennzeichnen sind und weil diese Begriffe so einer, wie du es genannt hast, organisierten Kapitalismus, die tauchten ja dann eigentlich in der Analyse dann letztlich auch nochmal in den 60er Jahren oder so auf. Also meinetwegen ja Begriffe Sozialpartnerschaft oder verwaltete Welt oder auch diese ganzen Organisationsform auf immer höherer Stufenleiter, also wie man es jetzt bei der EU hat und natürlich auch internationale Zusammenschlüsse, das sind ja alles Ansätze, die sozusagen diesen organisierten Kapitalismus nochmal versuchen, immer auf größerer Ebene zu fassen und dort wieder Konkurrenz zu organisieren, aber auch zu ordnen. Ja, also was die heutige Krisenlösung, also gerade in Deutschland betrifft, denke ich also, dass ich da halt ganz klar, auf diese völkische Orientierung auch zeigt. Ne? Also ich weiß nicht, wer die Rede zufälligerweise rezipiert hat, dieser Finanzminister Peer Steinbrück, also die der im Bundestag gehalten hat, also zur Finanzkrise, ich glaube im September oder im Oktober folgenden Jahres, also wo also diese Formulierung auch auftauchte, also die Krise mit einem, also die Gesellschaft, in der wir leben, mit einem Zug verglichen wurde und die Krise als Tunnel, also wir rasen gerade, wir sitzen gerade in einem Zug und rasen in einen Tunnel hinein und ja, man könnte jetzt denken, sagte der dann, der Steinbrück jetzt also meine ich, dass es am Ende des Tunnels vielleicht ein Licht gäbe, was man so sähe. Und man müsse sich aber darauf vorbereiten, dass dieses Licht am Ende des Tunnels vielleicht das Licht des entgegenkommenden Zuges sein könnte, der uns in dem Tunnel entgegenfährt. Und was also dazu führt, dass man in diesem Tunnel dann zusammenstößt. Also das ist ja die Konsequenz, ne? Also eines Zuges, der einem Tunnel entgegenkommt. Also er hat es nicht gesagt, dass es zwei Gleise sind. Also er meinte wohl das gelbe Gleis. Zog eben daraus dann also ganz genau diese Konsequenz. Also wir müssen jetzt in der Krise, also der sich augenscheinlich als ein Zug zusammenstoßen in einem Tunnel vorstellt, die Konsequenz, wir müssen jetzt alle gemeinsam zusammenhalten und gemeinsam dadurch und also gemeinsam dieses Einschwören auf Gemeinschaftlichkeit oder auch wie es halt von führenden Wirtschaftsexperten im Zuge dieser Finanzkrise formuliert wurde. Also gibt es beispielsweise ja nicht ganz unbekannt dieser Es gibt ja in Deutschland die sogenannten Wirtschaftsweisen, also diese führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, und einer maßgeblichen Vertreter ist da der Hans-Werner Sinn. Und der sagte halt eben auch genau diese Tendenz, also wir müssen, also gegen Kapitalismus prinzipiell ist erstmal nichts einzuwenden, aber, ganz wichtig, es darf nicht jeder immer nur an sich selbst denken, und wir müssen diesem Egoismus entgegentreten. Also, und es darf nicht jeder an sich selbst denken, wir müssen den Egoismus überwinden und wir müssen, er sagte, die Anarchie überwinden. Und wir dürfen das nicht so machen wie die Amerikaner, die immer nur an sich selbst denken, die sich also irgendwie irgendwelche Häuser leisten, die sie sich gar nicht leisten können. Also, und damit dann eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst haben. Also das zielt also genau auf dieses Moment, ne? Also diese Rücknahme, also die Rücknahme des Individuellen, des individuell Vielhabens, also zugunsten der Interesse dieser Gemeinschaft, in der man lebt. Ne? Und das eben gedacht, also eben als Nation, also als oder als diese staatliche Gemeinschaft. Also dass es eben darum geht, also in dieser Krise jetzt gemeinsam den Gürtel enger zu schnallen und da also gemeinsam durch diese Krise durchzureiten. Also was da passiert, ist einerseits das äußere Feindbild, also was sich festmacht, einerseits an den raffgierigen Managern, die das angeblich ausgelöst haben und die also konzentriert sind, also ganz speziell nochmal in den USA. Und wir in Deutschland, wir machen das alles ganz anders. Wir sind aufs Konkrete verpflichtet. Die haben die Finanzmärkte und das ist das ganze abstrakte Zeug. Und wir haben die Produktion. Wir stellen hier Autos her und so. Also ob es in den USA keine Autos gäbe, aber na gut. Also geben schon, aber die werden auch produziert, man höre und staune, aber wir sind als Deutschland angeblich sozusagen die das Produktive und das Schaffende gepachtet haben. Und das soll nun wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Und also das ist schon, also das ist ein Anknüpfen also ganz genau an die an deutsche Krisenlösungsvarianten. Und das ist halt, geht halt leider, also es ist eben, also was heißt leider, also das ist was durch die Gesellschaft Durchgängiges. Also ich weiß nicht, wer sonntags nach dem Tatort bei Anne Will reinguckt. Da findet man zum Beispiel so eine illustre Diskussionsrunde, in der also der Vorsitzende der Linken, der Gregor Gysi, also beispielsweise erzählt, dass erzählt da, wie das früher so war, bei den Aufsichtsräten von führenden Unternehmen, wie da so die Tagesordnung aussah. Da gab es halt so diese Top 1, Top 2 bis irgendwas, bis Top 25 oder so. Und früher war das noch so, da war der allerletzte Tagesordnungspunkt, letzte Top-Punkt, die Stellung des Unternehmens, also an der Börse. Und es war dann also sozusagen ganz hinten. Und das, also im Zuge der 90er Jahre, seit die Globalisierung über uns dann irgendwie hereingebrochen ist, verschob sich das halt in diesem gefährlichen Shareholder-Value-Kapitalismus. Und da wurde jetzt auf einmal, jetzt ist auf allen Aufsichtsratssitzungen von allen Unternehmen, steht unter Top 1 jetzt auf einmal die Stellung des Unternehmens an der Börse. Und gut, das ist erstmal eine Tatsachenkonstatierung, es ist vermutlich so, er wird es wissen. Und sonst wird er es ja nicht erzählen, aber er macht da halt, also er verbindet das eben mit einer knallharten Forderung. Also jetzt sind wir hier in der Krise und jetzt sehen wir, wozu uns diese Finanzmarktorientierung gebracht hat. Nämlich in die Weltwirtschaft, in eine neue Weltwirtschaftskrise. Und diese Krise müssen wir jetzt als eine Chance begreifen, das wieder auszugleichen. Wir müssen jetzt wieder dafür sorgen, dass diese Finanz- und Börsenorientierung nach hinten rückt und wieder die Produktion, die tatsächliche Produktion, der wirkliche produktive Sektor, also ich könnte jetzt böse formulieren, also das Schaffende anstelle des Raffenden wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das ist also eine Denkweise, also damit will ich jetzt nicht sagen, Gregor Gysi ist ein Nazi, um Gottes Willen. sondern, also was ich sagen will, ist, also dass das Denken, dieses ganze Krisenlösungsdenken, was in Deutschland und Europa gedacht wird, auf dieser Grundlage funktioniert. Also, mein Gregor Giese, ich will Ihnen da wirklich nichts Böses unterstellen, er will bestimmt das Beste. Aber er denkt in diesen Formen. Er denkt in den Formen, dass man jetzt die Krise als Chance nutzen müsste und jetzt sozusagen diesen Finanzbereich, das ist klassisch als raffend gedachte, zurückdrängen muss und jetzt mal wieder die Produktion in den Mittelpunkt rücken müsse. Wohlgemerkt eine kapitalistische Produktion, das weiß Gregor Giese, er weiß, was Kapitalismus ist. Also ersetzt die kapitalistische Produktion positiv gegen den kapitalistischen Finanzüberbau. Also ersetzt ein durch und durch kapitalistisches Prinzip gegen ein anderes durch und durch kapitalistisches Prinzip. Nämlich genau diesen konkreten Zusammenhang, sozusagen in Bezug auf Arbeit und in Bezug auf Gebrauchswert, positiv gegen den Verwertungszusammenhang. Und das steht meines Erachtens in einer, also einer ganz bestimmten, nämlich deutschen Tradition von Krisenlösungen. Und ja, damit muss ich ihm nicht unterstellen, ein Nazi zu sein, um sagen zu können, dass das also ein hochgradig gefährliche Art von Denken ist. Also unter der Hand barbarische Krisenlösungen initiieren kann, die ganz bestimmt nicht von der NPD ausgehen werden, die sind marginal. Aber eben von den tragenden gesellschaftlichen Kreisen der Bundesrepublik Deutschland, und das sitzt in derselben Sendung, also anderer Sonntag jetzt, sitzt die Sarah Wagenknecht von der Linken, zusammen mit Jürgen Rüttgers von der CDU, und wirft Jürgen Rüttgers vor, dass er doch jetzt auf einmal genau das macht, was die Linke immer schon sagt, nämlich die Banken verstaatlichen. Und kommt irgendwie nicht auf den Gedanken, dass an dem Prinzip etwas Falsches sein kann, die Produktion gegen die Verwertung hochzuspielen, sondern sagt eben einfach, naja, die CDU müsste nun aber schon so konsequent sein und das nun auch mal zugeben, dass sie von der Linken gelernt hat. Das ist das, was ich da konstatiere, also eine absolute Vergessenheit, man weiß zwar, was Kapitalismus ist, da geht es viel um Profite und so, klar, aber also wozu diese Logik geführt hat, also diesen Umschlag von Verwertung in Vernichtung, das ist nicht in den Köpfen von Linken präsent. Und also das halte ich für hochgradig fatal, weil man damit nicht in der Lage ist, weil damit die politische Linke komplett von autonomen bis Linkspartei nicht in der Lage ist, gegen deutsche Krisenlösungsmomente zu polemisieren. Also das jetzt stark machen zu müssen, was jetzt notwendig wäre. Also genau in dieser Krisensituation ist meines Erachtens gerade nicht darauf, also wenn man weiß, wozu deutsche Krisenlösung führt, nämlich das Individuum runtermachen, also zugunsten der Gemeinschaft, das ist ja sozusagen im Kern die deutsche Krisenlösung. Und das forciert man mit solchen Forderungen. Und stattdessen wäre das Gegenteil notwendig. Also auf die Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse des Individuums, auf sozusagen die individuellen Rechte und sozusagen das Leben und den durchaus auch Wohlstand, sage ich mal, des einzelnen Individuums in den Mittelpunkt zu stellen, also gerade das Partikulare und Individuelle stark zu machen und gerade nicht die Gemeinschaft. Also die Linke macht aber in der Krise gerade also das gemeinschaftliche Moment stark, also macht genau die falsche Seite stark in dem Moment. Ich denke, das war ein wunderschönes Schlusswort. Also wir haben es jetzt um 10 oder schon nach 10. Und, vielen Dank an Martin Turnes, und es gibt ja jetzt im Anschluss noch die Möglichkeit zu sprechen, zu diskutieren und so weiter. Danke fürs Kommen und vielleicht bis nächste Woche.